Menschen führt. Ob man Stoßdampfer trinkt oder Apfelsaft, ob man Schönheit entwingt oder nur so gafft, ob man Reisender ist oder nur so ruht, ob man Kleines begießt oder Großes tut, ob man Kinder erzeugt oder Kinder trägt, sich den Handwerkern beugt oder selber sägt. Ja, wir alle sitzen im selben Boot und ein jeder sitzt mit seiner Not. Aber eine Hoffnung ist allen gemein, jeder will noch weit gefahren sein. Ob sein Fahrrad man schiebt oder ein Lader führt, ob man Fernsehen sieht oder Fernsehen macht, sich bei Tage bemüht oder in der Nacht. Ja, wir alle sitzen im selben Boot und ein jeder sitzt mit seiner Not. Aber eine Hoffnung ist allen gemein, jeder will noch weit gefahren sein. Doch viel zu gern ist mein Passagier, doch viel zu wenig Ruder Bier. Der Kahn braucht eine starke Crew, du gehörst dazu. Doch viel zu gern ist mein Passagier, doch viel zu wenig Ruder Bier. Der Kahn braucht eine starke Crew, du gehörst dazu. Setzt. Ob man lebt in der Stadt oder Landluft fetzt, ob man redet bedacht oder ob man quatscht, ob man Rockmusik macht oder dazu klatscht. Ja, wir alle sitzen im selben Boot und ein jeder sitzt mit seiner Not. Aber eine Hoffnung ist allen gemein, jeder will noch.